Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Zlocini kazna na frekvenciji 92,5. Kontakt. Verbrechen und Strafe auf der 95,9. Die flackernde Kerze wirft Schatten, der Sänger in den seltsamen Gewändern nähert sich der Kerze und der Umhang fängt, wie unbeabsichtigt, Feuer und brennt. Der Sänger singt weiter, das Feuer erlischt im Zuge weiterer Ausfallschritte, tief über das Mikrofon gebeugt. Er ritzt sich mit einer Rasierklinge die Stirn auf, beginnt zu bluten, singt weiter. Cutting my body, my buttocks, my face. Many people are afraid they escape from this place. Autodestruction is eruption. It will destroy all my enemies. My victory is toxic and blood. It gives me necessary peace. This is not punk. This is not rock. This is hard blood shock. Wir wollen uns heute einer untergegangenen Szene widmen, der Punk-Szene des ebenfalls untergegangenen Jugoslawiens. Dabei der Fokus auf eine ganz bestimmte Figur, hier schon zu Ohren gekommen, Ivica Čuljak aus Vinkovci Slavonien, aka Satan Panonski, der pannonische Satan, Sänger der Punkband Pogreb X, mythenumwobene Figur, negativer Held der jugoslawischen Punk-Szene, aber auch Mörder und kroatischer Nationalist. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Bye. Jugoslawien. Im Zweiten Weltkrieg von den Nazis zerschlagen und besetzt. Durch eine breit aufgestellte Partisanenbewegung befreit. Nach 1945 sozialistischer Vorzeigestaat bis 1948, dann der Bruch mit Moskau und mit Stalin, seither blockfreier Staat mit offenen Grenzen nach Westen, in dem das Stichwort von der Arbeiter-Selbstverwaltung großgeschrieben wird. Die Abgrenzung von der Sowjetunion und die Offenheit nach Westen schafft in Jugoslawien in den 70er und 80er Jahren bestimmte Ausgangsbedingungen auch für eine Punkszene. Ich beschreibe das mal mit einer Szene. Als ich das erste Mal in Jugoslawien angekommen bin, 85, stiegen wir, das waren so 5 von meinen Kumpels und Icke, alles so eine kleinen südwestdeutschen Dorfpunker, also mit Lederjacken oder Bomberjacken und dreckigen Jeans und Stiefeln im Hochsommer, wie man damals so rumgelaufen ist, wenn man gedacht hat, man wäre cool oder es keine gewesen wäre. Wir stiegen also aus dem Zug, liefen aus diesem sehr schönen Hauptbahnhof. Rijeka ist ja so eine richtige italienische in Anführungsstrichen Stadt, also eine mediterrane Stadt. Davor ist ein Platz, auf dem Platz ist ein Brunnen. Und an diesem Brunnen hingen Jugendliche, junge Menschen in unserem Alter rum und tranken Bier und hörten Musik. Und es lief ein Polizist vorbei, der war riesengroß und hatte einen roten Stern oben auf der Mütze und einen Schlagstock an der Seite baumeln. Er sah also schon genau so aus wie ein Polizist in einer sozialistischen oder einer kommunistischen Diktatur. Und der hat sich überhaupt nicht für diese Punks interessiert. Und alleine das ist eine Sensation. Das unterscheidet Jugoslawien ganz grundsätzlich von allen anderen sozialistischen Ländern Europas, weil man hat von Polen über die Sowjetunion sowieso, über Ungarn, über Tschechien, überall Ärger bekommen, wenn man so aussah und so eine Musik gehört hat. Und die Polizei war sehr interessiert an einem und wie wir heute wissen auch die diversen Staatssicherheitsdienste. In Jugoslawien nicht. In Jugoslawien haben Punkbands oder Bands, die sehr kritische Texte haben, wo man nicht groß ruminterpretieren musste, um einen Song wie Genossen, ich glaube euch nicht. Da braucht man nicht viel zu interpretieren. Das war ziemlich klar auf die Partei gemünzt und das bezog, hat ein ganz klares politisches Thema. Aber so einen Song konnte man auf einer staatlichen bzw. öffentlichen Plattenfirma aufnehmen. Und das ist in den anderen sozialistischen Staaten Osteuropas einfach mal undenkbar. Das heißt nicht, dass die Punks den jugoslawischen Staat geliebt hätten. Und das heißt auch nicht, dass es keine Repression des Staats gegen Punks gegeben hätte. Aber es konnte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre doch eine Szene entstehen, die es mit der Punk- und Rave-Szene in den subkulturellen Hochburgen des Westens aufnehmen konnte. Das heißt auch, man litt in den 80er Jahren unter einer ähnlichen Depression. Margita Stefanovic aus der Gruppe EKW, sie hat einmal gesagt, die 80er Jahre sind für mich ein Schritt zur Hölle. Also mit jedem Jahr waren wir sozusagen quasi einen Schritt näher im Untergang. Das hieß, man hatte diese Vorstellung zu Beginn der 80er Jahre, also sprich gleich nach Titos Tod, gab es diese enorme Entstehung von diversen Punk-, New Wave-Gruppen und es, also wie man es jetzt so heutzutage rekonstruieren könnte, gab es so eine Idee oder etwas war in der Luft von wegen, okay, wir haben jetzt endlich all diese Hürden übersprungen und wir haben so also eine Mischung zwischen westlicher Kultur und des sozialistischen Solidaritätsprinzip, Gemeinschaft und einer Radikalität. Die haben wir jetzt zusammengetan und aus dieser Synthese ist dann eine sehr interessante Mischung aus Punk, New Wave und neuen künstlerischen Mitteln entstanden. Aber gleichzeitig muss man dann auch sehen, dass mit dieser Entwicklung entwickelte sich ja dann auch ein nationalistischer Diskurs. Natürlich, all das war gerahmt von einer sehr starken ökonomischen Krise. Von all diesen Drücken, die von Seiten des Westens, aber auch des Ostens kamen. Und in dieser Hinsicht war es natürlich eine zweifache Herausforderung der Kunst, weil sie müsste einerseits auf die Krise antworten, auf die ökonomische Krise, andererseits auf diese Legitimationskrise des Staates, weil durch Titos Tod in 1980 eröffnete sich plötzlich das ganze Feld all dieser Widersprüche im Sinne, wie werden wir jetzt weiter das multikonfessionelle und multinationale Staat regieren. Und da kamen jetzt all diese nationalistischen Impulse, die wurden dann veröffentlicht oder die würden dann öffentlich gezeigt. Und aus kulturkünstlerischen Perspektive würde ich sagen, es ist auch ein Moment, wo dann dieses populistische Element dann auch sehr, sehr, sehr stark wurde. Im Sinne, dass jetzt plötzlich nicht mehr so stark die Rock'n'Roll, also die in den zu Beginn der oder in der zweiten Hälfte der 70er Jahre ein sehr starkes auch Moment war, sondern es gab immer wieder so ein Auftreten des Populismus im Sinne von Musik, die eigentlich dann beispielsweise mit Bora Chorba oder sämtlichen Folk-Elemente, die dann eher so in Richtung einer Zelebrierung nicht des Urbanen, sondern eher so einer anderen Form von, ich werde es jetzt so sagen, mal Gemeinschaft gehen. Und ja, jetzt anknüpfend an die Geschichte, an das, was Margita Stefanovic erwähnt hat, es ist auch eine Zeit, wo man sehen kann, dass genau dieselben Probleme, die wir beispielsweise in der New Yorker Szene der 80er sehen kann. AIDS und Heroin, das sind zwei Stützpunkte, wo man sehen kann, dass die Krise auch eine existenzielle Krise war. Auch also im Sinne, dass es da schon gefährliche Lebensweisen oder auch, wenn man so will, existenzielle Formen sichtbar wurden, die dann, das sehen wir dann in den ersten 3, 4, 5 Jahren der 90er Jahre, wo dann viele Akteure und Akteurinnen von dieser Szene, die dann einen Durchbruch gemacht hat in den 80er Jahren hat, die waren dann tot. Also das war wirklich ein tragisches Fatum dieser Generation, die sozusagen durch das Experiment mit neuen Lebensformen, mit alternativen Lebensformen dann auch irgendwann ein anderes Ende, also keine wirkliche Erfolgsstory, sondern eigentlich ein Scheitern erlebt hat, der natürlich bedingt war durch den ganzen Zusammenfall von Jugoslawien und Auflösung von Strukturen, die dann auch, wie gesagt, ein tragisches Ende hatten. Andrej Mirtschew schildert hier den großen Rahmen einer jugoslawischen Subkulturszene, die untergegangen ist. Ivica Čuljak, aka Satan Panonski, wird im selben Zuge untergehen. Ivica Čuljak kommt von einem Dorf am Rande der kroatischen Kleinstadt Vinkovci. Er bleibt der Schule fern, wird vom Vater geschlagen. 1978 sieht er bei einem Besuch in Deutschland zum ersten Mal Punks. 1979 stößt er als Sänger zur Punkband Pogreb X. Trepi kurva, bila si bludna, jedla se sve što postala trudna. Kupila školu, stala se u život, izgledala put, čini samo dio, kako što je kuće, vidjeti na stan, vještim životu, bila si zran. Trepi kurva, bila si bludna, jedla se sve što postala trudna. Trepi kurva, bila si bludna, jedla se sve što postala trudna. Das war auf jeden Fall auch ein bisschen eine provinzielle Szene da, weil Vinkovci so mit 30.000 bis 40.000 Einwohnern in den 80er Jahren eben, ich meine, das war nicht so weit entfernt von Hotspots der Szene. In der Vojvodina zum Beispiel gab es eine sehr aktive Szene in Subotica, in Novi Sad, Kikinda, da gab es mehrere Orte, die auch provinziell waren, so ein bisschen an der Richtung ungarische Grenze und die eine sehr aktive Punk-Szene hatten. Und ich meine, die Hauptstädte der Szene waren natürlich Zagreb und Belgrad, Rijeka, Ljubljana vielleicht als so erste Punk-Hauptstadt. Und von Bedeutung sind dann natürlich auch so Beziehungen nach Italien, wo natürlich auch ein bisschen was aus Italien rüber geschwappt ist. Aber natürlich eben auch dadurch, dass die Jugoslawen eben ganz gut reisen konnten. Also die Visa-Bestimmungen, die Reisemöglichkeiten waren da eben ganz gut eigentlich. Also ich hatte ja zum Beispiel Vladimir Arsenijevic interviewt jetzt vor 2 Wochen auch nochmal zu dem Thema, eben wie er dann den ausbrechenden Krieg dann betrachtet hat in seinen Romanen. Und der ist ja auch 1985 dann, der hat er auch in einer Punkband gespielt, Urbana Guerilla in Belgrad, die sich 1980 gegründet hatten und ist dann 1985 eben einfach nach London gegangen und hat da 4 Jahre gelebt. Also von daher war das halt in beide Richtungen offen durch die vielen Menschen, die eben da in der Emigration irgendwo gelebt haben und auch eben schon mal nach London konnten, war das auch völlig anders halt als für Punks in der DDR oder so. Das kann man eigentlich dann, also auch ein gewisser Stolz der jugoslawischen Punks hat da, glaube ich, so drin gesteckt. Ja, wir sind halt schon ein bisschen weiter und auch, das kann man auch an der Kunstszene vielleicht so ein bisschen ablesen, halt, dass dadurch auch die Punk-Szene auch in der Provinz offener war. Also ich meine, natürlich, ich komme aus Kassel und so und auch die Punk-Szene in eigentlich ganz gut entwickelten Ländern hat natürlich mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen. Also ich komme auch selber vom Dorf und so und Tonträger zu veröffentlichen, das wird auch in einem Land, das eigentlich, also die konnten auf Jugoton schon Punk-Platten auch veröffentlichen, aber trotzdem wird sich in so einem Land dann auch eine Kassettenszene entwickeln. Und Bands in der Provinz werden es auch nicht so leicht haben, weil die jugoslawische Provinz eben vielleicht auch dann doch noch auch konservative Einstellungen zu bieten hatte. Und ich glaube auch Satan Panonski berichtet auch oft davon in autobiografischen Texten, dass eben dann doch nicht so einfach war, als vielleicht so ein bisschen queerer Punk in der Provinz da zu existieren. Da hatte man schon auch mit Anfeindungen zu kämpfen. Also so Jugoslawien hatte viele Städte, die so ein bisschen entlegener waren oder vom Zentrum ab und wo trotzdem eine gute Punk-Szene war. Und die jugoslawischen Punks sind auch viel gereist. Das liest man auch in den autobiografischen Aufzeichnungen Satan Panonskis, dass der eben sehr viel eben auch dann, ich meine, in Zagreb ist er natürlich viel aufgetreten, in Belgrad, in Novi Sad. Aber er ist auch schon in weiter entfernte Städte gefahren und ist auch dann, als der Krieg schon ausgebrochen war, ist er auch noch in Slowenien aufgetreten, in slowenischen Kleinstädten oder so. Also es war schon eine sehr offene und sehr aktive Punk-Szene für eins der osteuropäischen Länder auf jeden Fall. Und das hat man auch in der Provinz gemerkt, denke ich. When I was 7 years old, they put a red scarf around my neck. It was badly tightened, I was choking, and to this day I have a trauma. They didn't teach them, but trained them instead. They didn't help them, but trained them instead. They didn't protect them, but enslaved them instead. They didn't lead them, but seduced them instead. But my shutters are not asbestos, and my pupils are not made of marble. My scars are painfully disturbing, my blood is spilled. Yeah. You want eat? Eat my cock. You want eat? Eat my cock. Oh my boy, kiss my cock. Oh my boy, kiss my cock. Oh my boy, kiss my cock. Oh my boy, kiss my cock. Oh my boy, kiss my cock. Oh my boy, kiss my cock. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt so die wertvollste Lyrik ist, die er da gerade so am Anfang in den frühen Texten von Pokrep X, da sieht man auch so ein bisschen so ein Provinz-Provokationsmasche, wo, was mich manchmal dann auch so an die Kassierer oder so deutsche Bands, die eben mit diesem auch ein bisschen Sexismus dann so die Leute da vor den Kopf stoßen wollen. Aber ich glaube, dass seine Rolle da vielleicht auch ein bisschen, also nicht die schlimmste in der Band war oder so. Ich glaube, er hatte schon so eine Art Praxis, das sieht man auch an seinem ästhetischen Stil, wie er auftritt, so ein doch sehr in so selbstgeschneiderter Kleidung, die ihn auch so ein bisschen doch so von der binären Geschlechterlogik in so eine, man kann das nicht so richtig einordnen, da wie er auf der Bühne agiert, und auch in Texten hat er sich eigentlich so ausgedrückt, dass man ihn eher so dem, was man heute als queer versteht, eben zuordnen würde. Also zum Schwulsein selber oder so, was er gewiss auch war. Er war bisexuell, denke ich, was man daraus ablesen kann. Und da hat er vielleicht so ein ähnliches Verhältnis wie viele Punks, die eben diese Neigungen hatten, dass man sich von der offiziellen schwulen Szene vielleicht auch so ein bisschen distanziert hat, erstmal eben so eine punkige Haltung dazu. Also ich habe neulich auch die Autobiografie von Bob Mart von Husker Du gelesen, der auch schwul war, und da liest man eigentlich so ein bisschen sowas Ähnliches, dass die Leute eben in erster Linie Punks waren und dann in zweiter Linie erst schwul oder so, und dass sie das so praktiziert haben eben, aber vielleicht dann in Texten eben so ein eigenwillig ausgedrückt haben, denke ich. Sexual disharmony, sexual criminality, sexual disinformation, sexual disorientation, total perversion, mental diversion, moral heresy, sex without text. Satan Panonski, hyperaktiv, energiegeladen, verrückt, so hat er es von Vinkovci aus innerhalb der jugoslawischen Punkszene zu einiger Bekanntheit geschafft. Zur Bekanntheit und zu den Mythen um Satan Panonski trägt dann aber ein Ereignis mit Todesfolge und anderen Folgen bei. Ja, das war in Vinkovci 1981. Da war ein Auftritt von einer jugoslawischen Schlagersängerin Mary Setinic, wo die halt alle waren, die Band und so. Und danach sind sie noch in ein anderes Hotel gegangen, wo noch Getränke ausgeschenkt wurden. Und da ist Satan Panonski zusammen mit seinem Bruder Vlado dann irgendwie in eine Schlägerei geraten, so die historische Überlieferung zumindest. Und während dieser Schlägerei hat er dann sein Messer gezogen, was er dabei hatte, und hat da einen Mann erstochen. Und ja, schon allein darum ranken sich natürlich viele Mythen, weil die Legendenhaftigkeit von Satan Panonski ist auch mit dem Internet so ein bisschen entstanden und gewachsen, weil der ist halt 1992 dann gestorben. Und durch das Internet hat sich dann allerdings auch so die Praxis, dass eben sich eben auch dann alle möglichen Mythen darum eben entwickelt haben, so ein bisschen gebildet. Und ja, jedenfalls ist er dann infolge dieses Totschlags oder Mords eben in den Knast gekommen, erstmal nach Osijek in Untersuchungshaft für 1,5 Jahre oder 1 Jahr ungefähr. Sein Bruder wurde auch verurteilt zu 5 Jahren Knast. Er wurde zu 12 Jahren verurteilt, also da wurde schon eindeutig die Schuld bei ihm gesehen. Und auch, ja, es gibt noch so den Mythos, dass es eben so Notwehr war oder so, aber das wurde zumindest von der zeitgenössischen Justiz nicht so gesehen. Und nach einer Weile dann hat er aber irgendwie vielleicht doch Glück gehabt, denn er ist dann in die Psychiatrie gekommen, nach Popovača, das ist 60 Kilometer südlich von Zagreb. Und nach einer Weile wurde scheinbar von den zumindest lokalen Psychologen dort in Popovača ihm da doch Freigang auch zugestanden, und so konnte er dann ab 1983 eigentlich schon regelmäßig auch wieder zumindest einmal im Monat auch Konzerte weiterspielen mit seiner Punkband Pokreb X, aber auch auf Konzerte fahren und so, und die haben das scheinbar auch akzeptiert. Ja, also Satan Panonski hatte eben schon eine sehr eigenwillige Art, Punk auszuleben, woran viel so selbstverletzendes Verhalten und auch zeitweilig Alkoholmissbrauch geknüpft waren, und die Leute da in der Psychiatrie haben das aber scheinbar doch irgendwie akzeptiert, dass er eben als seine Art Kreativität und so, und haben ihn da zumindest relativ regelmäßig da rausgelassen, eben aus Popovača, und er ist dann auch halt in weiter entfernte Orte gefahren, hat Konzerte gegeben mit Pokreb X. Also das war dann vielleicht sicher nicht so zahlreich wie dann später Ende der 80er Jahre, wo das dann noch ein bisschen sich gehäuft hat, als er da eben schon eine lange Zeit abgesessen hatte und die vielleicht auch sich gedacht haben, ja, jetzt ist es so lange gut gegangen, da man kann ihm vertrauen oder so. Und ja, ein weiterer Einschnitt war natürlich, dass sich 85 dann Popkrab X hatten sich dann aufgelöst, seine Punkband, und er hat dann halt irgendwann so solo weitergemacht unter dem Namen Satan Panonski, und da war dann auch so eine zeitliche Lücke dazwischen. 1988 hat er dann halt solo weitergemacht mit wechselnden Gastmusikern. Also die Bedingungen waren da gewiss nicht so leicht, aber er konnte auch Besuch empfangen in der Psychiatrie, was für mich dann vielleicht auch nochmal so das Interesse geweckt hat, Psychiatrie und Punk oder so. Da habe ich jetzt auch nochmal versucht, drüber nachzudenken, ja, wie war das eigentlich jetzt hier bei uns in Deutschland oder so oder in England halt. Ich meine, da fällt einem hier von Reinhard Götz der Roman Irre ein, halt, wo es auch um Punk und Psychiatrie geht, aus so einer ganz zwiespältigen Haltung, dass der betroffene Punker selber auch Psychiater oder Psychologe wird, halt der Hauptprotagonist von Reinhard Götz. Ja, aber Psychiatrie und Punk ist auch so ein bisschen unterbelichtetes Thema, finde ich halt. Also für Satan Panonski hat sich dann irgendwie so eine Art Umgangsweise damit eingespielt. Er konnte regelmäßig raus, hat sehr viele Briefe geschrieben an Leute aus der Punkszene in Jugoslawien, hat auch an Fanzines oder so mit sich beteiligt und war dadurch dann vielleicht nicht so abgeschnitten, wie man es vielleicht sich so vom Knast vorstellt, dass man eben so hinter Mauern ist oder so. Ich meine, seine Motive in seinen Liedern und Gedichten dann, er hat dann ein Gedichtband 1989 rausgebracht und ab 89 auch ein paar Kassetten. Also ich meine, es war schon sowas, was sich eher auf der Ebene von Kassetten so abgespielt hat. Er war jetzt nicht die Nummer 1 in den Charts mit Schallplatten und so weiter. Es war schon auch noch so einem gewissen Underground verhaftet sozusagen, was er da getrieben hat. Also auch die Fanzine-Aktivitäten eben. Und er hat aber einen Umgang damit gefunden. Aber in seinen autobiografischen Texten eben hat sich das dann schon wieder gespiegelt, dieses da Popovaca, sich mit ja, in der Psychiatrie sein halt, sich auch mit den Problemen der anderen Leute, die da sind, halt rumschlagen. Aber auch natürlich so ein bisschen extensives sich beschäftigen mit der eigenen Schuld, mit dem Tod. Mother carried a child in her arms to the wellspring to wash his face with that water. And she finds there a bitter strawberries. She will have something to feed her weak child with. It is spring and flowers are blooming, but I am not in my home. I'm looking for a little seed for my heart, and I have found it in your eyes. Now I'm alone in these four walls. I love you, I'm hugging you, but I don't have you. When will this sad song stop? I gave you my soul, and now save it. If you ever find happiness, take my picture and look at it. My eyes are filled with tears. Brother, please take me back to my home. Se majka dijete u naručju do izvora izvorom lice mu umiti zateče tamo jagode orah ima čeče to nejako hraniti proljeće je i cvijeće cvijeta a ja nisam u domu svom srcu svom tražim zrnce malo, pronađoh ja ga u oku tvom. La, la, la. Sada sam sam u četiri zita, gorutu grlim, a nemam te. Kad mi će prestat ta tužna pjesma, dušu ti dadoh sačuvanje. Ako ikada sreću pronađeš sliku moju, uzmi i gledaj bol. Jesu oči suza pune, vrati me braco domu mom, mom, mom. Yugoslavia. A cactus once grew in your backyard, blossoming only once per year. This cactus had but a few red flowers, rooted in no more than handful of soil. The roots, see what a wonder, survived despite the freezing cold, and I was truly very sorry that such a plant had no thorns. Joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj Also sein Bezug zu Jugoslawien war an sich erstmal nicht negativ. Das kann man allerdings dann, als er inhaftiert war, aus Begnadigungsschreiben ablesen. Und das ist natürlich auch eine Art des autobiografischen Textes, ein Begnadigungsschreiben, wo man quasi in einer etwas schwierigen Rolle ist, weil man natürlich einen positiven Bezug zum Staat haben muss in diesem Begnadigungsschreiben. Allerdings schreibt er auch fortlaufend dann etwas surreale Begnadigungsschreiben. Also es wird in einer Doktorarbeit, die jetzt gerade erschienen ist, von Ljubica Jambic von der Uni Zagreb nochmal so ein bisschen aufgefächert, dass er da quasi den Stil des sehr surrealen Begnadigungsschreibens, weil er vielleicht selber auch nicht mehr an seine Begnadigung geglaubt hat, dann da etabliert hat. Ansonsten, ja, war er ein sehr politischer Mensch, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, er war da so sehr von seinem individuellen Schicksal getrieben, dass er eigentlich, glaube ich, würde die Szene in Vinkovci auch nicht als sehr politisch mir vorstellen. Es gab da noch ein paar andere Bands, Maike zum Beispiel, mit denen hat er dann auch zusammen Sachen aufgenommen mit Musikern aus der Band, Goran Bare zum Beispiel, den Sänger von Maike. Und das war, ich glaube, eher so ein bisschen von den Stooges beeinflusste alternative Rockmusik, die da auch schon in den frühen 80ern in Vinkovci entstanden war. Und auch sein Label Slušaj Najglasnije war jetzt nicht so das politischste Label. Die hatten viel Garagenrock und auch, ja, viel, also, aber er selber war natürlich einer der Künstler auf diesem Label und hatte gewiss eine ganz eigenwillige Entwicklung. Er war vielleicht auch jetzt nicht unbedingt der typische Künstler auf diesem Label. Also bei den Gitarren hört man dann so Stooges-Sachen ein bisschen raus von der 1970, der Stooges von der Platte. Höre ich da zumindest sehr stark raus, dass der Gitarrist diese Platte schon mal gehört hatte und so. Und er beschreibt auch selber, dass er eben ja so ein bisschen von Punk auch zwischen Punk und Rock'n'Roll sich befindet. Politisch, er hatte dann, hat auch durchaus Utopien formuliert in so autobiografischen Texten. Ich glaube, so eine Gemeinschaft der Punks war für ihn eine wichtige Utopie, die ja gerade in der Provinz auch ein wichtiges Ding sein kann, wenn man als Provinzpunk öfters mal Probleme kriegt, zusammengeschlagen wird, gerade wenn man mit Make-up da in der Kleinstadt rumläuft oder in noch kleineren Dörfern, dass man dann so eine Art wichtiges Gefühl für die Gemeinschaft der Dorfpunks sozusagen entwickelt. Und das liest man ganz stark aus seinen Texten heraus. Ansonsten, wie gesagt, liest man da eben diese persönlichen Motive sehr heraus. So ein Anschluss an die Anarcho-Punk-Szene, obwohl er irgendwie sich schon anarchistisch vielleicht identifiziert hat, kann ich da nicht raussehen, obwohl es aus dem Jahr 1989 dann so Ideen gab, mit Ivan Klischitz zusammen in so eine Kommune auf dem Land zu gründen oder so mit anderen Punks zusammen. Das ist dann leider alles nichts mehr geworden. Also als Provinzpunk, denke ich, hat man so, also ein bisschen kann man es vielleicht wirklich mit Otze von Schleimkeim, aber der war sehr viel politischer, glaube ich, in seinen Texten. Die flackernde Kerze wirft Schatten. Der Sänger in den seltsamen Gewändern nähert sich der Kerze. Und der Umhang fängt, wie unbeabsichtigt, Feuer und brennt. Der Sänger singt weiter. Das Feuer erlischt im Zuge weiterer Ausfallschritte, tief über das Mikrofon gebeugt. Er ritzt sich mit einer Rasierklinge die Stirn auf, beginnt zu bluten, singt weiter. Satan Panonski war sehr von seinem persönlichen, eben auch dieser Performance-getriebener Body-Art, könnte man es nennen, wo er eben auch mit selbstverletzendem Verhalten, eben hat Gewichte an seinem Körper mit Sicherheitsnadeln befestigt und mit Rasierklingen sich bei den Performances dann aufgeschnitten und dabei seine Gedichte vorgetragen. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Mittelpunkt seines Schaffens, dass es so eine Performance auf der Bühne war, die vielleicht auch, ja, auch irgendwie vielleicht politische Aspekte in sich birgt oder so, könnte ich mir denken. Also in Jugoslawien gab es ja viele künstlerische Punk-Varianten, wenn man jetzt Laibach zum Beispiel noch als Variation von frühem Punk betrachten will, die dann sehr eigenwillige Wege gegangen ist und halt auch, ja, vielleicht kann man das als so eine Art Relikt einer kämpferischen, sozialistischen, so ein also das so eine, er hat sich schon als Punk-Krieger manchmal auch bezeichnet. Und ich hatte mich halt gefragt, wo dieses Kämpferische herkommt oder so. Das kann man aber so oder so betrachten. Ich weiß nicht genau, ob man es politisch betrachten muss, wenn dann ironisch eher. Satsang, postao sam satan panonski. Normalan sam jer sam lud. I ja sam normalan jer sam slobodan. A slobodan sam jer sam lud. Kada oni kažu da sam ja lud, ja znam da sam ja slobodan. Jer... Duhovno? Jeste, tad me ostavio na miru ako kažu da sam lud. I ja volim kada oni kažu da sam ja lud. My picture has been officially published, but I still have remained invisible. I have been sold on auctions. Mr. Painter has earned it all. My picture has been officially published, but you are only looking in the eyes. Review my organs for a bit. You don't recognize the body that gave me a birth. My picture has been officially published. I even don't have to be alive anymore. It's been ordered to close my eyes because friends have seen them. You're looking somber at my eyes in the fog. You're coming to me only through the darkness. The devastated body is looming in the fog. And weird artist is keeping me in his frame. Sve je to udba. Sve je to udba. Moja je slika objavljena javno, a ja sam ipak ostao nevidljiv. Da prodam sam na licitaciji, da radi ojem slikar gospodin. Vi gledate ne. Samo u oči pomotrite malo organe moje. Poznajete tijelo što mene vode. Vi gledate negdje moje oči magli. Prilazite k meni samo kroz tamo. Nazire se tijelo rolu u magli. Čukaj me umjetnik, držim u ranu. Die 80er Jahre sind in Jugoslawien von der wirtschaftlichen Krise und vom aufkommenden Nationalismus aller möglichen Ethnien geprägt. Als Satan Panonski 1990 vorzeitig aus der Psychiatrie entlassen wird, hat der Zerfall Jugoslawiens, der bald ein kriegerischer Zerfall werden wird, bereits begonnen. Auch in seiner Kleinstadt, in die Satan Panonski zurückkehrt. Winkovci kann man vielleicht nochmal erklären, da lag an der Save, 20 Kilometer nördlich, im östlichsten Kroatien, sozusagen der Sozialistischen Republik Kroatien des Jahres 1989, da auch nicht so weit nach Ungarn, nicht weit in die Vojvodina, eigentlich in so einer Art Gebiet, Slawonien eben, was eigentlich so ein bisschen viel Völkerregion war sozusagen, auch dann viele Menschen, die sich vielleicht noch als serbisch betrachtet haben, gelebt, auch Ungarn, Deutsche und Ja, das sollte dann vielleicht später, also die Region heißt auch Vukovar Sirmien oder so, dieser Bezirk, in dem Vinkovci liegt. Und das war dann vielleicht auch so ein Verhängnis, als der Krieg ausgebrochen ist. Eben Vukovar ist eine der größeren Städte in diesem Bezirk. Vinkovci ist eine andere Stadt, die dann weiter südwestlich liegt. Und Osijek gibt es halt noch da dann, das liegt 60 Kilometer nördlich davon, wo es auch eine ganz gute Punk-Szene gab, laut Überlieferung. Es war eigentlich eine interessante Gegend, aber dann, als diese Konflikte ausgebrochen sind, so dann im Jahre 1991, so im Frühjahr 91, dann war es auch eine sehr schwierige Gegend, um sich als Punker da zu bewegen, glaube ich. Satan Panonski ist diesem Prozess nicht äußerlich geblieben. Er hat die Sache Kroatiens zu seiner Sache gemacht. Er schreibt Texte, in denen er die Serben als Schweine beschreibt, deren Schlachtung er ankündigt. Und er belässt es nicht bei Texten, er schließt sich selbst einer kroatischen Miliz an, um gegen die Serben mit der Waffe in der Hand zu kämpfen. Tja, dieses Umkippen würde ich mir halt schon mit diesem Ort, an dem er da war, eben Seric war eigentlich sein Heimatort, wo seine Mutter gelebt hat. Ich glaube, also er wurde, wie gesagt, dann im November 1990 entlassen aus der Psychiatrie in Popovača. Das war auch im Zuge von so Amnestien, die da in eben der schon etwas nationalistisch autoritäre kroatische damalige Präsident, der da eben im Juni 1990 eben da gewählt wurde, glaube ich, der hat dann Amnestien erlassen, eben weil man wollte sich von der jugoslawischen Vergangenheit dann, es war natürlich ein politischer Umbruch dann. Genau, es war ein großer politischer Umbruch. Er ist rausgekommen aus der Psychiatrie dann Ende 1990, ist dann erstmal zurück zu seiner Mutter gezogen aufs Dorf nach Seric, das wie gesagt 5 Kilometer von Vinkovci halt entfernt liegt, halt auch in nordöstlicher Richtung, also Richtung Vukovar sozusagen. Und dann kann man so an Briefen ganz gut ablesen, wie diese Radikalisierung eben mit ihm da passiert ist. Also ich weiß nicht, ich würde das auch nicht entschuldigen wollen, weil, glaube ich, als Punker, also hat man natürlich, er hatte eigentlich auch selber vorher das so formuliert für sich, dass er nicht nationalistisch ist. Er hat sich als Punk seine Nationalität ist Punk und sein Beruf ist Freund. Er hatte da schon gewisse antinationale Ideale, denke ich irgendwie. Und man kann das so in Briefen dann irgendwie ablesen, wie er dann doch da so reingerutscht ist. Also in Briefen formuliert er dann so im Frühjahr 1991, kann man das herauslesen. Ja, jetzt kommen die Chetniks und die Wölfe kommen über die Grenze und sie wollen uns umbringen und bald werden sie da sein. Also man kann da einerseits vielleicht doch so eine Art Anfälligkeit für so Verschwörungen vielleicht drin erkennen. Also das ist so ein bisschen ungeklärt in der Psychiatrie halt, bei ihm wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Also da wurde allerdings auch immer dran gezweifelt, war er jetzt nur in der Psychiatrie halt, weil er halt nicht in den Knast wollte oder hatte wirklich da so einen Knacks oder so weg. Und ja, man kann das aber ganz, ganz gut nachvollziehen. Auch ich glaube, aus den Briefen liest man ab, er hat gedacht, da kommen jetzt die Faschisten, die Chetniks, also die Chetniks, die historische Figur, haben ja teilweise zumindest auch mit den Nazis so ein bisschen gemeinsame Sache gemacht. Und ich kann mir das eigentlich so erklären, dass er eben dann aus dieser Art Denken da zu der kroatischen Nationalgarde gegangen ist, erst dann im Juni 91 eben, als sich Kroatien dann offiziell abgespalten hat und auch Slowenien da auch eingetreten dann sofort, freiwillig auch, irgendwie, weil er sich bedroht gefühlt hat, weil er dachte, seine Mutter ist bedroht da in diesem Heimatdorf. Also ein bisschen, also verstehen kann man das aus der Perspektive von hier vielleicht nicht mehr, aber man kann es irgendwie erklären. Also interessant fand ich auch, dass auch die Band Polska Malca, diese slowenische Punkband, ist auch genau aus dieser Zeit, als Vukovar eben dann angegriffen wurde von der jugoslawischen Nationalarmee, der JNA. Und auch die sagen da, ja, wer der Aggressor ist, ist klar, das ist Belgrad oder so. Also eine Erklärung wäre natürlich auch, für die Punks war der Feind erstmal der Staat und der Staat war erstmal die JNA, die Armee und Belgrad halt oder so, dass dann die etwas intelligenteren Punks gesehen haben, hier entstehen aber ganz neue Fronten und hier die kroatischen Nationalisten, das sind auch Rechtsextreme, die auch so eine ethnische rassistische Politik halt eben wollen. Ich glaube, da hat sich dann die ganze jugoslawische Punk-Szene langsam auseinanderdividiert und in den verschiedenen Hauptstädten war man natürlich auch ein Stück weit von diesen Konfliktorten entfernt, weder Zagreb noch Belgrad waren direkt in die Kampfhandlungen dann, bis auf wenige Ausnahmen, dann da mit drin. Und es war eher so eine Bedrohung dann für dann viele eben eingezogen zu werden, die das nicht wollten. Also ich glaube, es wurde zu einer wesentlichen Frage für viele Punks dann, wie kann ich desertieren, wie kann ich da wegkommen von hier. Das hatte ich auch in dem Gespräch mit Wladimir Arsenijewitsch, dann war so ein Mittelpunkt in Belgrad, hat man sich dann halt nur noch überlegt, wie schaffe ich es nicht eingezogen zu werden dann zur Armee oder so, wie kann ich mich hier da rausziehen, kann ich emigrieren oder so. Und ich glaube, das hat die ganze Punk-Szene dann auch gespalten, dann halt dieses... Es gab keine Einheit der Punks dann leider gegen den Nationalismus. Außer in den Hauptstädten gab es natürlich antimilitaristische Gruppen und Initiativen, aber die haben an dieser Übermacht dann vielleicht auch des nationalistischen Furors dann hatten die, ich meine, Punks am Ende eine Minderheit natürlich immer, halt, das muss man sehen. Es gab Versuche auch aus der New Wave, aus der Post-Punk-Szene dann große populäre Aktionen auch zu starten, zum Beispiel Rim Tutti Tuki, das war ein Belgrader Projekt aus Leuten von Idoli und so und Charlo Acrobata. Die hatten dann versucht, so große Straßenkonzerte, Aktionen mit auch ein bisschen so New Wave-iger Musik gegen den Krieg halt, wo auch sehr viele Leute dann auf die Straße gegangen sind in Belgrad 1991. Aber was dann im Angesichts des Krieges doch immer noch eine radikale Minderheit war, halt auch der Sender B92 ist dann natürlich sehr wichtig. Someone is laughing tonight because his wife gave birth. Someone is really worried. The cow is pregnant. Someone is celebrating this night. He won on lottery. Someone is choking this night because nation slaughtered him, Croatia. Jemu je se narodila, neko brigu brine. Kravat se razborila, neko noća smari. Utjela mutija, neko noća zgriklja. Über die Umstände des Todes von Zlatan Panonski kursieren mehrere Gerüchte. Ist er seinen eigenen Kameraden zum Opfer gefallen, für die schwule, queere Punks nicht zur neugeborenen kroatischen Nation gehören durften? Wahrscheinlich ist, dass er bei einem Fronturlaub betrunken war, auf einem zugefrorenen Teich ausgerutscht ist und sich dabei ein Schuss löste. Nach seinem Tod erscheint noch eine Kassette mit dem Titel »How a Punk Defends Croatia«. Das Leben eines provinzanarchistischen Punks endet dumm und traurig. Noch heute ist Zlatan Panonski eine wichtige Figur für die Punk-Szene in den ex-jugoslawischen Staaten. Dass sein Erbe umstritten ist, mag ein gutes Zeichen sein. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, nachzuhören